Dialoge, Seite 127, Montesquieu. Es wird also besser sein, dass du in der Folge zu praktischen Mitteln übergehst, indem du ihr einen Maulkorb anlegst. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Machiavell. In der Tat, das ist das richtige Wort. Übrigens ist es nicht bloß der Journalismus, den ich im Zaum halten will.